Abschnitt 26 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen, übersetzt von Guido Höller. Des Paten Bilderbuch, Teil 1. Der Pate konnte Geschichten erzählen, viele und lange. Er konnte Bilder ausschneiden und Bilder zeichnen, und wenn es Weihnachten werden wollte, nahm er ein Schreibheft mit reinen weißen Blättern. Auf dieselben klebte er Bilder, die er aus Büchern und Zeitungen genommen hatte, und hatte er nicht genug für die Geschichte, die er erzählen wollte, so zeichnete er selbst einige hinzu. Ich bekam, als ich noch Kind war, mehrere solche Bilderbücher, aber das Schönste von allen war doch aus dem merkwürdigen Jahr, da Kopenhagen Gasbeleuchtung für die alten Tranlampen erhielt, und es stand auf der ersten Seite bemerkt. »Mit dem Buch musst du sorgsam umgehen«, sagten Vater und Mutter, »du darfst es nur bei festlichen Gelegenheiten vornehmen.« Auf den Einband hatte der Pate selbst geschrieben, »Zerreißt du das Buch auch? Was will das sagen? Hab Schlimmeres von Freunden schon müssen ertragen.« Am schönsten war es, wenn uns der Pate selbst die Bilder zeigte, die Verse und Bemerkungen las und noch dazu erzählte. Da wurden die Geschichten zu einer richtigen Geschichte. Auf der ersten Seite war ein Bild, das aus der fliegenden Post ausgeschnitten war. Man sah Kopenhagen mit dem runden Turm der Frauenkirche. Zur linken war ein Bild geklebt, das eine alte Laterne vorstellte unter der Tran, und zur rechten war ein Kandelaber, unter dem Gas geschrieben stand. »Sieh, dies ist die Anzeige«, sagte der Pate. »Sie bildet den Eingang zu der Geschichte, die du hören sollst. Sie hätte auch als Lustspiel gegeben werden können, wenn man es hätte geben können. Tran und Gas oder Kopenhagens Werden und Wachsen. Es ist ein sehr guter Titel. Ganz unten auf der Seite siehst du noch ein kleines Bild. Es ist nicht so leicht zu verstehen, und deshalb will ich es dir erklären. Es ist das Höllenpferd. Es sollte eigentlich am Schlusse des Buches auftreten, aber ist vorausgelaufen, um zu sagen, dass weder der Anfang noch die Mitte noch das Ende etwas taugt. Es würde die Geschichte besser gemacht haben, wenn es dieselbe gemacht haben würde. Das Höllenpferd, sag ich dir, steht am Tage in der Zeitung angebunden und geht durch alle Spalten, wie es genannt wird, aber am Abend entschlüpft es und stellt sich vor die Tür eines Dichters und wiehert, dass der Mann drin sofort sterben soll, aber er stirbt doch nicht, wenn echtes Leben in ihm ist. Das Höllenpferd ist fast immer ein armer Kerl, der nicht aus sich klug wird, seinen Lebensunterhalt nicht finden kann und nur Luft und Nahrung erhält, indem er von Tür zu Tür geht und wiehert. Er glaubt, ich weiß es gewiss, durchaus nicht an des Paten Bilderbuch, aber deshalb kann es doch das Papier noch wert sein, worauf es geschrieben ist. Es war gerade am letzten Abend, die alten Tranlampen waren angezündet, die Stadt hatte Gas bekommen, und es strahlte, dass die alten Lampen rein weg waren. »Ich selbst war an jenem Abend auf der Straße«, sagte der Pate. »Die Leute gingen auf und nieder, um sich die neue und die alte Beleuchtung anzusehen. Es waren viele Menschen unterwegs, doppelt so viele Beine als Köpfe. Die Wächter standen gar trübselig. Sie wussten nicht, wann sie gleich den Tranlampen ihren Abschied erhalten würden. Diese selbst dachten weit zurück. Sie durften ja nicht vorwärts denken. Sie erinnerten sich so vielerlei aus den stillen Abenden und den dunklen Nächten.« »Ich lehnte mich gegen einen Laternenpfahl«, sagte der Pate, »Tran und Docht sprühten. Ich hörte, was die Lampe sagte, und du solltest es nun auch hören.« »Wir haben getan, was wir konnten«, sagte die Lampe. »Wir sind unserer Zeit genug gewesen, haben zur Freude und zur Trauer geleuchtet und haben manches Merkwürdige erlebt. Wir sind sozusagen die Nachtaugen Kopenhagens gewesen. Lasst nur die neuen Flammen uns ablösen und unser Amt übernehmen. Aber wie viele Jahre sie leuchten und wozu sie leuchten werden, das wird sich finden.« »Sie scheinen freilich ein wenig stärker als wir alten Lampen, aber das ist nichts Besonderes, wenn man als Gaskandelaber gegossen wird und solche Verbindungen hat wie Sie, wo einer den anderen unterstützt. Sie haben Rohre nach allen Seiten und können ihre Kräfte aus der Stadt und außerhalb der Stadt holen, aber wir Tranlampen leuchten durch das, was jede selbst in sich hat, und leuchten nicht durch die Verwandtschaft. Wir und unsere Vorfahren haben für Kopenhagen seit undenklichen Zeiten geleuchtet, aber da heute der letzte Abend ist, den wir stehen und leuchten, sozusagen im zweiten Glied mit euch strahlenden Kameraden stehen, so wollen wir auch nicht maulen und euch beneiden, sondern wollen vielmehr froh und guter Laune sein. Wir sind die alten Schildwachen, die von euch umgegossenen Dienern in besserer Uniform als die unsrige abgelöst werden. Wir wollen euch erzählen, was unser Geschlecht bis zur Ur-Ur-Urgroßmutter Lampe zurück erlebt und gesehen hat, Kopenhagens ganze Geschichte. Mögt ihr eure Nachkommen bis zum allerletzten Gaskandelaber nur auch solche merkwürdigen Dinge erleben und erzählen können, wenn ihr einst euren Abschied bekommt. Und ihr werdet ihn bekommen, darauf müsst ihr vorbereitet sein. Ich habe einen Studenten sagen hören, es verlaute, dass man Seewasser brennen wollte. Der Docht sprühte, als die Lampe dies sagte, als ob sie bereits Wasser in sich hätte. Der Pater hatte genau zugehört. Er dachte nach und fand, dass es eine ausgezeichnete Idee der alten Lampe wäre, an diesem Abend des Übergangs von Tran zu Gas die Geschichte Kopenhagens aufzudecken und zu erzählen. »Eine gute Idee darf man nicht entschlüpfen lassen«, sagte der Pate. »Ich griff sie daher auf, ging heim und stellte dies Bilderbuch für dich fertig. Es geht noch weiter in die alte Zeit zurück, als die Lampen zu gehen vermochten. Hier ist das Buch und hier ist die Geschichte. Kopenhagens Werden und Wachsen. Sie beginnt in Stockfinsternis mit einer kohlenschwarzen Seite. Das ist die finstere Zeit.« »Nun schlagen wir um«, sagte der Pate. »Siehst du das Bild? Nur das wilde Meer und der stürmende Nordost, der die schweren Eisschollen treibt. Niemand ist draußen, um mit ihnen zu segeln, als die großen Felsblöcke, die oben in Norwegen von den Bergen auf das Eis niedergestürzt sind. Der Nordost bläst das Eis von dannen. Er will den deutschen Bergen zeigen, was für Klötze oben im Norden zu finden sind. Die Eisflöße treiben schon bis zum Sund herunter, bis nach der Küste Seelands, wo nun Kopenhagen liegt, aber damals gab es kein Kopenhagen. Unter dem Wasser lagen große Sandbänke, gegen eine derselben stießen die Eisschollen mit den großen Geröllsteinen. Das ganze Eisfloß kam zum Stehen, der Nordost konnte sie nicht wieder flott machen, und deshalb wurde er wild, wie er es nur werden konnte, und schleuderte Verwünschungen auf die Sandbank herab, auf den Diebesgrund, wie er sie nannte. Und er schwur, dass nur Diebe und Räuber dorthin kommen und nur Galgen und Rad dort errichtet werden sollten, wenn sie sich jemals über die Meeresoberfläche erheben würde. Aber während er so wetterte und fluchte, brach die Sonne hervor, und auf ihren Strahlen schaukelten und wiegten sich leuchtende, milde Geister, Lichtgeborene. Sie tanzten über die kältebringenden Eisschollen dahin, die davon schmolzen, und die großen Geröllsteine sanken auf den sandigen Meeresboden nieder. »Elender Wicht«, sagte der Nordost, »ist das Kameradschaft und Verwandtschaft? Ich werde daran denken und mich rächen, Verwünschungen will ich auf die Städte herabschleudern.« »Wir segnen die Städte«, sagten die Neugeborenen. »Die Sandbank soll sich erheben, und wir wollen sie beschirmen. Das Wahre, das Gute und das Schöne soll sich hier anbauen.« »Geschwätz, nichts als Geschwätz«, sagte der Nordost. »Sieh, von all diesem hätten die Lampen nicht zu erzählen gewusst«, sagte der Pate, »aber ich weiß es, und es ist von großer Bedeutung für Kopenhagens Werden und Wachsen.« »Nun schlagen wir um«, sagte der Pate. »Jahre sind vergangen, die Sandbank hat sich gehoben, ein Seevogel hat sich auf den größten Stein gesetzt, der aus dem Wasser hervorragt. Du kannst es auf dem Bilde sehen, Jahre auf Jahre vergehen. Das Meer hat tote Fische auf den Sand geworfen, der zähe Strandhafer schießt hervor, verwelkt, verwest und düngt den Boden. Auch andere Arten, Gräser und Kräuter kommen hervor. Die Bank wird eine grüne Insel. Die Wikinger gehen ans Land. Da gab es Waffengänge auf Tod und Leben, und guten Untergrund fanden die Schiffe bei Seelands Insel. Die erste Tranlampe brannte. Ich glaube, dass man Fische über ihr briet, und Fische gab es in Menge. Der Hering zog in großen Scharen durch den Sund. Es war schwer, die Böte durch sie hindurchzuführen. Es blinkte im Wasser, als ob es drunten Wetter leuchtete. Es glänzte in der Tiefe wie Nordlichtschein. Der Sund war überreich an Fischen, deshalb wurden an Seelands Küste Häuser gebaut. Die Wände bestanden aus Eichenstämmen, das Dach aus Rinde, Bäume zum Bau gab es genug. Die Schiffe suchten in den Hafen einzulaufen, die Tranlampe hing in dem schwingenden Tauwerk. Der Nordwind stürmte und sang, huhu, leuchtete auf der Insel eine Laterne, so war es eine Diebslaterne. Schmuggler und Diebe trieben ihr Gewerbe auf der Diebsinsel. »Ich glaube doch, dass alles Schlechte, was ich wollte, hier gedeiht«, sagte der Nordost. »Bald kommt der Baum, von dem ich die Früchte schütteln kann.« »Und hier steht der Baum«, sagte der Pate. »Siehst du den Galgen auf der Diebsinsel? An eisernen Ketten hängen die Räuber und Mörder, genauso wie sie damals hingen. Der Wind wehte, so dass die Gerippe klapperten, aber der Mond schien so friedlich auf sie herab, wie er heute zu einem Waldfest scheint. Auch die Sonne schien friedlich herab und zerbröckelte die schlenkernden Gerippe. Aus den Sonnenstrahlen sangen die Lichtgeborenen, wir wissen es, hier wird's in kommenden Zeiten doch schön, hier wird's gut und prächtig.« »Kindergeschwätz«, sagte der Nordost. »Nun schlagen wir um«, sagte der Pate. Die Glocken läuteten in der Stadt Roskilde. Dort wohnte der Bischof Absalon. Er konnte die Bibel lesen und das Schwert schwingen, er hatte Macht und Willen. Die fleißigen Fischer am Hafen, deren Stadt aufgeblüht und zu einem Stapelplatz geworden war, wollte der Bischof gegen Unfälle schützen. Er ließ den unehrlichen Grund mit Weihwasser besprengen. Die Diebesinsel wurde ehrlich gesprochen, Maurer und Zimmerleute griffen fest zu und ein Gebäude wuchs hier auf des Bischofs Geheiß hervor. Die Sonnenstrahlen küssten die roten Mauern, während sie sich erhoben. Axels Haus stand fertig. Schloss mit Turm, hochgeboren, Ställe, Welle, Buhu, Nordostwind, pausbackig Kind, rüttelte, schüttelte, die Burg stand doch. Und draußen vor der Stadt war der Hafen, der Kaufleutehafen. Dort, wo die blanke See der Meerfrau Käfig sich baut ins grüne Land. Fremde kamen dorther und kauften Fische, bauten Läden und Häuser mit Tierhäuten in den Fensterlöchern. Glas war zu teuer. Speicher entstanden mit der Winde am zackigen Giebel. Siehst du drinnen im Laden den alten Burschen sitzen, der sich nicht verheiraten darf und mit Ingwer und Pfeffer handelt? Pfefferhöker nannte man sie. Der Nordost blies durch die Straßen und Gassen, wirbelte den Staub auf und riss auch wohl ein Strohdach herab. Kühe und Ferkel weideten am Straßengraben. »Ich will sie meistern und plagen«, sagte der Nordost, »will um ihre Häuser und um Axels Haus heulen. Ich irrte mich nicht. Sie nennen es die Henkersburg auf der Diebsinsel.« Der Pate zeigte ihr Bild, er selbst hatte es gezeichnet. Auf der Mauer stand Pfahl neben Pfahl und auf jedem saß das abgeschlagene Haupt eines Seeräubers und zeigte die Zähne. »So ist es wirklich geschehen«, sagte der Pate. »Es ist leicht verständlich und wohl des Wissens wert.« Bischof Absalon saß im Bade, da hörte er durch die dünne Wand, dass ein Freibeuterschiff sich näherte. Schnell sprang er aus dem Bade und auf sein Schiff, stieß ins Horn und die Mannschaft kam. Die Pfeile flogen den Räubern in den Rücken, sie wollten fort, sie ruderten scharf, die Pfeile hafteten in ihren Händen, es war keine Zeit, sie herauszureißen. Mancher Räuber geriet lebend in ihre Hände. Bischof Absalon ließ ihnen das Haupt abschlagen, sie wurden auf die Ringmauer des Schlosses gesteckt. Der Nordost blies mit vollen Backen, mit schlechtem Wetter im Maule, wie die Fischer sagen. »Hier will ich mich ausstrecken«, sagte der Wind, »hier will ich mich legen und mir den Krempel ansehen.« Und er ruhte stundenlang und stürmte tagelang. Jahre vergingen. Der Wächter kam aus dem Turm des Schlosses hervor. Er sah gegen Osten und Westen, gegen Norden und Süden. »Hier siehst du ihn auf dem Bilde«, sagte der Pate und zeigte es. »Du siehst ihn zwar, aber was er sah, muss ich dir sagen.« Von den Mauern der Henkersburg erstreckte sich das offene Wasser bis zur Tjögebucht und breitete sich bis zur Küste Seelands aus. Über Seritz-Blefeld und Solbergsfeld, wo die großen Landgüter liegen, wuchs die neue Stadt mit den gezackten Fachwerkhäusern mehr und mehr. Es gibt eine ganze Straße für die Schuhmacher und die Gerber, für die Kräuterhändler und die Bierbrauer. Es gab einen Marktplatz und ein Gildehaus und dicht am Strand, wo einst eine Insel war, stand die prächtige St.-Nikolai-Kirche. Der spitze Turm war außergewöhnlich hoch. Wie spiegelt sie sich in dem klaren Wasser? Nicht weit davon stand die Frauenkirche, wo Messen gelesen und gesungen wurde, wo Weihrauch duftete und die Wachskerzen brannten. Der Kaufmannshafen war nun eine bischöfliche Stadt. Der Bischof von Roskilde schaltete und waltete in derselben. Der Bischof Erlandsson sitzt auf Axels Haus. Dort brät man in der Küche, dort schenkt man Bier und Claret, dort ist Musik von Geigen und Kesseltrommeln. Kerzen und Lampen brennen, das Schloss strahlt, als ob es das ganze Land erhellen wollte. Der Nordost heult um Turm und Mauer, sie stehen gar fest. Der Wind heult um die Befestigung der Stadt. Im Westen ist nur altes Pfahlwerk, es hält gut. Draußen steht der dänische König Christoph der Erste. Die Aufrührer schlugen ihn bei Skjelskör. Nun sucht er Zuflucht in der Stadt des Bischofs. Der Wind heult und sagt wie der Bischof, bleib draußen, die Tore sind für dich verschlossen. Es sind eiserne Zeiten, es sind schwere Tage, ein jeder muss sich selbst helfen, das Banner Holsteins weht vom Turm des Schlosses. Es gibt Mangel und Seufzer, es ist eine Zeit der Angst, Streit im Lande, der schwarze Tod im Lande, stockfinstre Nacht, aber dann wurde es wieder Tag. Waldemar der Vierte, Utterdag Widertag, kräftigte wieder Dänemarks Macht. Die bischöfliche Stadt ist nun des Königs Stadt. Sie hat zackige Häuser und schmale Straßen, sie hat ein Rathaus und Wächter, sie hat einen gemauerten Galgen am Westtor. Keiner, der außerhalb der Stadt wohnt, darf an ihm gehängt werden. Man muss ein Bürger der Stadt sein, um so hoch an ihm baumeln zu können, dass man auf Kjöge und die Kjögehühner herabsieht. »Es ist ein herrlicher Galgen«, sagte der Nordost. »Das Schöne wächst«, und dann stürmt und heult er davon. Aus Deutschland stürmen Kummer und Not herüber. »Die Hansen kommen«, sagte der Pate, »sie kommen um Gut und Geld, die reichen Kaufleute aus Rostock, Lübeck und Bremen. Sie wollen mehr als die goldene Gans von Waldemars Turm erschnappen. Sie herrschten mehr in der Stadt des Dänenkönigs als der König selber. Sie kamen mit bewaffneten Schiffen, niemand war vorbereitet. König Erich hatte durchaus keine Lust, sich mit den deutschen Verwandten zu schlagen. Sie waren zu stark und zu zahlreich. König Erik und alle seine Hofleute jagten eiligst zum westlichen Tore hinaus nach der Stadt Sorö, zu den stillen Seen und den grünen Wäldern, zu Liebeslied und Becherklang. Aber ein Wesen blieb in Kopenhagen zurück, ein königliches Herz mit königlichem Sinn. Sieh, das Bild hier, das junge Weib. So fein und zart, mit meerblauen Augen und flachsgelbem Haar, es ist die dänische Königin Philippa, die englische Prinzessin. Sie blieb in der bedrängten Stadt, wo in den engen Gassen und Straßen mit steilen Treppen, Scheuern und verschlossenen Läden die Stadtleute sich drängten und nicht aus- und einwussten. Sie hatte männlichen Mut, ein männliches Herz. Sie sprach zu Bürger und Bauer, ermannte sie, befeuerte sie. Schiffe wurden getakelt, Blockhäuser besetzt, Kartaunen knallten. Es gibt Feuer und Rauch, es gibt frohe Laune. Gott verlässt Dänemark nicht. Und die Sonne schien in alle Herzen hinein. Sie leuchteten aus allen Augen in Siegesfreude. Gesegnet sei Philippa. Sie ist in der Hütte, sie ist in dem Hause des Bürgers, sie ist in dem königlichen Schloss, wo sie die Kranken und Verwundeten pflegt. »Ich habe einen Kranz ausgeschnitten und um das Bild gelegt«, sagte der Pate, »gesegnet sei die Königin Philippa.« »Nun überspringen wir viele Jahre«, sagte der Pate, »Kopenhagen springt mit. König Christian der Erste ist in Rom gewesen, ist vom Papst gesegnet und auf dem langen Wege geehrt und gefeiert worden. Daheim baut er ein Gebäude aus gebrannten Steinen. Dort soll die Gelehrsamkeit auf lateinischer Grundlage wachsen und blühen.« Das Kind des armen Mannes hinter dem Pfluge und aus der Werkstätte kann auch dahin kommen, sich durchbetteln, den langen schwarzen Seidenmantel erhalten und vor den Türen der Bürger singen. Dicht neben dem Sitz der Gelehrsamkeit, wo alles Latein ist, liegt ein kleines Haus, darinnen herrscht das Dänische in Sprache und Sitten. Hier gibt es Biersuppe zur Morgenkost und hier ist Mittag um 10 Uhr vormittags. Die Sonne scheint durch die kleinen Fenster hinein auf Speiseschrank und Bücherschrank. In diesem liegen geschriebene Schätze, Herrn Mittels, Rosenkranz und göttliche Komödien, Heinrich Harpestrengs medizinisches Buch und die dänische Reimchronik des Bruders Niels aus Sorö. Sie müsste jeder Däne kennen, sagte der Hausherr, und er ist der rechte Mann, dass sie bekannt werden. Er ist der erste Buchdrucker Dänemarks, der Holländer Gottfried van Gemen. Er übt die schwarze, segensstiftende Kunst. die Buchdruckerkunst. Und die Bücher kommen in das Schloss des Königs und in das Haus des Bürgers. Das gesprochene Wort und das Lied erhalten ewiges Leben. Was der Mensch sich nicht in Lust und Leide zu sagen vermag, das singt der Vogel des Volksliedes klar und hell. Er fliegt so frei, er fliegt so weit durch die Bürgerstube und durch die Ritterburg. Er sitzt wie ein Falke auf der Hand des Ritterfräuleins und zwitschert. Er schleicht sich wie die kleine Maus in die niedrige Hütte und piept für die geknechteten Bauern. »Schall und Rauch ist alles«, sagt der scharfe Nordost. »Nein, es ist Lenzenszeit«, sagen die Sonnenstrahlen. »Sieh, wie das Grüne hervorbricht!« »Nun blättern wir in unserem Bilderbuch weiter«, sagte der Pate. »Wie strahlt Kopenhagen! Es ist Turnier und Spiel, es ist ein prunkender Aufzug. Sieh die edlen Ritter in der Rüstung, siehe die hochvornehmen Frauen in Seide und Gold. König Hans gibt seine Tochter Elisabeth dem Kurfürsten von Brandenburg. Wie jung sie ist, wie froh! Sie tritt auf Samt, ihre Gedanken weilen in der Zukunft, im Glück ihrer Häuslichkeit. Neben ihr steht ihr königlicher Bruder Prinz Christian mit den schwermütigen Augen und dem heißen, brausenden Blut. Ihn lieben die Bürger, er kennt ihr hartes Joch, er bedenkt die Zukunft des armen Mannes. Doch der Mensch denkt und Gott lenkt.« »Wir blättern weiter in unserem Bilderbuch«, sagte der Pate. »Scharf weht der Wind, er singt von dem schneidenden Schwert, von schweren Tagen, von Zeiten des Unfriedens.« »Es ist ein eisiger Tag, es ist Mitte April. Warum läuft das Volk vor dem Schlosse bei dem alten Zollhaus zusammen, wo das Königsschiff mit Segel und Flagge liegt? In den Fenstern und auf den Dächern sieht man Menschen. Es herrscht Sorge und Trauer, Erwartung und Angst. Sie sehen nach dem Schloss, wo ehemals Fackeltanz im goldenen Saale war, aber nun ist es still und leer. Sie sehen nach dem Erkerfenster, aus dem König Christian so oft über die Schlossbrücke hinaus nach der kleinen Schlotzgasse sah, wo sein Täubchen, das holländische Mädchen, weilt, das er sich aus der Stadt Bergen geholt hatte. Die Menge sieht nach dem Schloss. Nun öffnet sich das Tor, die Zugbrücke sinkt, da kommt König Christian der Erste mit seinem treuen Weibe Elisabeth. Sie will ihren königlichen Herrn nicht verlassen, nun er so hart bedrängt ist. Feuer war in seinem Blut, Feuer war in seinen Gedanken, er wollte mit der alten Zeit brechen, das Joch des Bauern brechen, den Bürgern Gutes tun und den gefräßigen Sperbern die Fänge beschneiden, aber es waren ihrer zu viele. Nun zog er fort aus Land und Reich, um draußen Verwandte und Freunde für sich zu gewinnen. Sein Weib und treue Männer folgen ihm. Jedes Auge ist nass in der Stunde des Abschieds. In das Echo der Zeit mischen sich Stimmen für ihn und gegen ihn, ein dreifacher Chor. Höre die Worte des Adels, sie stehen geschrieben und gedruckt. Wehe über dich, Christian den Bösen, das vergossene Blut auf dem Marktplatze zu Stockholm, rufe dir laut zu, Fluch und Verbannung. Aus dem Ruf der Mönche tönt dasselbe Urteil. Ausgestoßen seist du von Gott und uns, die lutherische Lehre riefst du ins Land, gabst dir Kirche und Kanzel frei, ließest die Zunge des Teufels reden. Wehe über dich, Christian den Bösen! Aber Bürger und Bauer weinten laut. Christian, du Volksfreund, kein Bauer darf wie das Vieh verkauft für einen Jagdhund eingetauscht werden. Das Gesetz ist dein Zeugnis, aber die Worte des Armen sind wie Spreu im Wind. Nun segelt das Schiff am Schloss vorbei und die Bürger eilen auf die Welle, um von dort noch einmal das fortsegelnde kleine Königsschiff zu sehen. Die Zeit ist lang, die Zeit ist schwer, verlass dich nicht auf Freunde, verlass dich nicht auf Verwandte. Dein Oheim Friedrich auf dem Kieler Schlosse will gern König im Lande sein. König Friedrich liegt vor Kopenhagen. Sieh dieses Bild, das treue Kopenhagen, ringsum in kohlenschwarzen Wolken, sieh Wort und Bild. Es ist ein klingendes Bild, es klingt noch heute in Sage und Lied, die schwere, drückende, bittere Zeit im Verlaufe der Jahre. Wie ging es, König Christian, dem irrenden Vogel? Davon haben die Vögel gesungen, und sie fliegen weit über Land und Meer. Der Storch kam frühzeitig aus dem Süden, aus dem deutschen Land. Er hatte gesehen, was nun erzählt werden soll. Den flüchtigen König Christian sah ich über die heidebewachsene Heide fahren. Da begegnete ihm ein elender Wagen mit einem Pferd bespannt. In ihm saß ein Weib, König Christians Schwester, die Markgräfin von Brandenburg. Treu dem lutherischen Glauben war sie von ihrem Gemahl verstoßen worden. Auf der finsteren Heide trafen sich die landesflüchtigen Königskinder. Die Zeit ist hart, die Zeit ist lang. Verlass dich nicht auf Freunde und Verwandte. Aus dem Schlosse Sonderburg kamen die Schwalben mit kläglichem Sang. König Christian ist verraten, er sitzt dort in dem brunnentiefen Turm. Seine schweren Schritte lassen Spuren auf dem Steinboden zurück. Seine Finger graben sich in den harten Marmor. Oh, welch ein Leid tönt aus dem Wort, und selbst die Steine weinten. Der Fischadler kam vom rollenden Meer, dort ist es offen und frei, dort fliegt ein Schiff. Es ist der kecke Fühne Sören Norby, das Glück ist mit ihm. Aber es ist veränderlich wie Wind und Wetter, in Jütland und Fühnen schreien Raben und Krähen. Uns geht es gut, bra, bra, hier liegt Aas, Menschen und Pferde. Es ist die Zeit des Unfriedens, es ist die Grafenfehde. Der Bauer nahm seine Keule, der Städter sein Messer, und laut riefen sie, wir schlagen die Wölfe tot, dass keiner übrig bleibt. Da ziehen Rauchwolken von brennenden Dörfern dahin. König Christian sitzt gefangen auf dem Schloss zu Sonderburg. Er kommt nicht frei, sieht nicht Kopenhagen und seine bittere Not. Bei Nörrefellet steht Christian der Dritte, wo einst der Vater stand. In der Stadt ist Angst, Hunger und Seuche. Auf der Mauer der Kirche liegt in Lumpen ein abgemagertes Weib, eine Leiche. Zwei lebende Kinder spielen auf ihrem Schoß und saugen Blut aus der Brust der Toten. Der Mut ist gefallen, der Widerstand fällt. Du treues Kopenhagen. Ende von Des Paten Bilderbuch Teil 1. Aufgenommen von www.crowwings.com.